Liebling, ich muss gehen. Gehen? Arbeiten. So viel Eifer und Selbstdisziplin und Ausdauer und immer termingerecht. Was? Das Manuskript. Manuskript? Ist es denn kein Manuskript? Ich nenne es nicht so. Wie nennst du es denn, Schatz? Eine erste Fassung. Eine erste Fassung. Ein Kapitel. Ein Kapitel. Ein kleines bisschen mehr. Ein kleines bisschen mehr. Wirklich, ich bewundere dich sehr. Ich lebe von deiner Ermunterung, das weißt du. Aber du hättest sie nicht nötig. Nur davon lebe ich. Du mit deinem starken Selbstbewusstsein. Dank dir, dank dir. Du machst mich verlegen und glücklich. Ich gehe. Gut, mein Schatz, geh nur. Arbeite schön. Ungestört. Ungestört, ja. Du wirst doch nicht gestört. Gestört? Nein, nie. So wirst du also damit fertig? Ja, vor der Berufung. Die Berufung? Am 1. nächsten Monats und dann fahren wir weg. Ich freue mich schon so. Sobald ich es fertig habe. Sobald ich es fertig habe. Und dann? Wie hübsch du heute wieder aussiehst. Oh, Liebling, hast du dich verletzt? Macht nichts. Macht überhaupt nichts. Willst du ein Glas Wasser? Lass nur, es ist gleich vorbei. Wo es doch meine schönste Brosche ist. Die ich dir gekauft habe. Weil ich sie so gerne haben wollte. Ich weiß noch genau, was du damals gesagt hast. Dein Gedächtnis ist phänomenal. Du sagtest, der Rolls-Royce hat auch so etwas, das so weit vorsteht. Darum ist es ein Zeichen von Distinktion. Vom Rolls musste ich es nach dem Unfall abmachen. Wer geht auch direkt vor einem Rolls-Royce über die Straße? So oft umarme ich dich nicht. Es ist meine Schuld. Ich wollte einmal besonders hübsch aussehen. Ich hätte nicht so impulsiv sein sollen. Du bist nun einmal impulsiv. Darauf hätte ich Rücksicht nehmen sollen. Geht's wieder einigermaßen? Du brauchst nicht auf alle meine Abnormitäten Rücksicht zu nehmen. Du darfst dich ruhig einmal zur Geltung bringen. Ich finde es sehr schön, so eine Brosche. Das trägt nicht jede. Sie ist vornehm und sie hat Persönlichkeit. Ich glaube, ich werde mich ein wenig hinlegen. Oder vielleicht rausgehen. Frische Luft schnappen. Ja. Ich glaube, ich muss ein wenig frische Luft schnappen. Ja, geh nur. Frische Luft schnappen. Oder kann ich noch etwas für dich tun? Nein, Liebling. Wenn du frische Luft schnappen willst, dann musst du frische Luft schnappen. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich weiß, dass du genau das machst, wozu du Lust hast. Und wenn das heißt frische Luft schnappen, dann denke ich, während ich hier beschäftigt bin, er ist frische Luft schnappen. Und das erfüllt mich dann wiederum mit großer, großer Zufriedenheit. Das ist wirklich wahr. Nun ja, wenn du es willst. Nicht meinetwegen. Ich möchte dich nicht loswerden, um Himmels Willen. Du wolltest es doch selber. Du musst nur das tun, was du willst. Was hätte ich davon, wenn du es mir zuliebe tätest? Doch nichts. Was? Was? Was dir zuliebe? Daheim bleiben. Daheim bleiben? Oder frische Luft schnappen. Oder frische Luft schnappen. Krieg ich ein Küsschen, bevor du gehst? Also alles, was ich auch tue, es ist nicht für dich. Was du auch tust, es ist alles für mich. Ich bin dir nachgelaufen. In ihrer Straße habe ich das Auto gesehen. Es war ganz sauber, es glänzte. Du hattest es poliert. Ich klingelte, aber keiner hat aufgemacht. Ich klingelte noch einmal und noch einmal. Aber ihr hattet die Klingel abgestellt, das glaube ich. Da musste ich eben rufen. Es muss sehr komisch für dich gewesen sein, mich rufen zu hören. Aber du kamst nicht ans Fenster. Du warst sicher zu beschäftigt. Dann rief ich noch lauter, bis ein Mann kam, der einen Windhund hatte. Der sagte, meine Dame, wie schön Sie rufen. Was haben Sie für eine klare Stimme? Ja, sagte ich rufe meinen Geliebten. Das hat man nun davon. Dann sagte er, ich rate Ihnen, nach Hause zu gehen. Warten Sie ruhig ab, warten Sie nur ruhig ab. Meistens kommen Sie einfach wieder nach Hause. Oder ist es nicht Ihr Mann? Daraufhin habe ich noch lauter gerufen, denn ich dachte, du findest es sicher toll, mich mit dem Hund zu sehen. Gut, dann gehe ich eben, sagte ich. Und dann habe ich mir die Bäume in dieser Gegend angeschaut. Rotdorne, sehr schöne Rotdorne. Und als ich einmal die Runde gegangen war, stand die Haustür hier offen. Ich will nicht, dass sie es weiß. Es würde ihr sehr wehtun, wenn sie es wüsste. Wozu sollte das gut sein? Unsere Ehe, das ist etwas, was nur wir beide haben. Das nimmt ihr nichts weg. Sie würde sich doch nie mit einem verheirateten Mann einlassen. Sie ist so durch und durch solide. Und wenn sie es wüsste, sie braucht es ja nicht zu wissen. Warum sollte sie? Findest du nicht? Sie glaubt also, dass du hier ganz allein wohnst. Lass sie in dem Wahn, wenn das für eure Beziehung besser ist. Wenn du ihr Kummer ersparen kannst. Für mich ist dein Glück natürlich die Hauptsache. Was suchst du? Nichts. Soll ich dir helfen? Nicht nötig, ich hab's schon. Oh. Unsere Liebesbriefe. Wofür brauchst du die denn, Schatz? Ach, nur so. Um sie ihr zu zeigen. Woher weißt du das? Du hast sicher gedacht, ich möchte, dass sie alles von mir weiß. Ja, tatsächlich. Das heißt? Auch alles von uns? Nein, ich will gerade nicht, dass sie von uns weiß. Oh ja, das ist auch so. Also einfach Liebesbrief im Allgemeinen, meinst du? Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ob ich sie ihr zu lesen gebe oder nicht. Du kannst sie natürlich auch vorlesen. Ich weiß es wirklich noch nicht. La donna immobile, la nuova tu. Es würde ihr sehr wehtun, wenn sie es wüsste. Obwohl es ihr doch nichts wegnimmt, im Gegenteil. Je mehr ich lebe, desto lebendiger bin ich. Desto besser ist es auch für sie. Ja, ich liebe sie so sehr, ich könnte ihr nie wehtun. Ich habe ihr auch noch nie wehgetan. Ich bin der verlässlichste Mann auf Erden. Absolut hingebungsvoll. Absolut. Ich bin eine absolute Stütze. Und das weiß sie. Du, weißt du, was ich an dir am schönsten finde? Ja. Das kleine Stückchen. Ach, was für ein allerliebstes kleines Stückchen. Komm, dreh dich doch mal um. Nein, nicht so. Nicht so weit. Nur das Stückchen hier. So. Genau. Entzückend. Und darum überlege ich mir etwas anderes. Etwas, das ihr nicht wehtut. Warum sollte ich ihr wehtun? Du bist ein Schatz. Das ist nicht so dahingesagt. Doch, deine Art, ihr etwas zu ersparen, ist wirklich einmalig, wirklich großartig. Ich will dir nie, nie im Weg stehen, hörst du? Nie! Ja. Willst du mir versprechen, dass du nie das Gefühl haben wirst, ich bin dir im Weg? Dass ich immer nur zu deinem Vergnügen da sein werde, dem reinen Vergnügen? Mein Gott, es ist ja fast 5:05. Weißt du, wen ich getroffen habe? Wo? Unterwegs. Unterwegs? Hier in der Nähe. Hm? Fredi. Wie nett. Wie geht es ihm? Gut. Ja, dachte ich mir. Sehr gut sogar. Janni ist ja auch so ein Schatz. Und ob? So unbeschwert. Das ist das richtige Wort, findest du nicht? Unbeschwert? Ja, herrlich unbeschwert. Erinnerst du dich noch an die Hochzeit? Der zweite Kadeljak, der auf den ersten draufgefahren ist. Ja, und der Moment, als Fredi Janni hochhob, hochheben wollte. Sein Rücken. Ihre Gehirnerschütterung. Aber sie lagen dort gut. Wo war es doch gleich? In Nansbet. Du hast ein fabelhaftes Gedächtnis. Ja, sie lagen dort mindestens ein Jahr. Das vergesse ich nicht so leicht. Wie sie da zusammenlagen. Er mit seinem Rücken und sie mit ihrem Kopf. Welch ein Glück. Ja. Wie viele Menschen landen einfach in einem Krankenhaus und jeder in einem anderen Zimmer. Vielleicht wären sie sich fremd geworden. Es war länger als ein Jahr. 2 Jahre, glaube ich. 2,5 Jahre, vielleicht sogar. Dann eben völlig fremd. Ja, lange. Wer hat schon so eine Gelegenheit, 2,5 Jahre zusammen zu sein, ohne einen Finger krümmen zu müssen? Es gab Tage, hat Janni mir erzählt, dass sie nicht einmal die Augen aufgemacht haben. So entspannt waren sie. Ja, da lernt man sich bestimmt kennen. Mit geschlossenen Augen. 2 Jahre in einem Zimmer. Für jeden ein herrliches Bett. Nichts zu tun brauchen. Schön für sie, dass sie so reich sind. Und die Frau, die sie versorgt, erinnerst du dich noch an sie? Frau Reist. Genau. Die haben sie dann wiederum versorgt. Weißt du noch? Als sie aufgenommen werden musste, die Perle? Ja, ist der wohl geht. Die kriegt die allerbeste Behandlung. Ist jetzt schon 20 Jahre in dieser Anstalt. Was Fredi das kostet. Aber klagen? Die sollten wir mal besuchen, die Frau Reist. Das bist wieder ganz du. Daran zu denken, wie lieb von dir. Ich wäre nicht drauf gekommen, wenn du nicht von Fredi erzählt hättest. Das ist doch ein Vorteil vom... Ein Vorteil vom... Vom so viel unterwegs sein. Unterwegs? Dass du so viel auf der Straße bist, meine ich. So viel erlebst, Leute triffst und so. Davon profitiere ich dann wieder, das meine ich. Verzeihung. Aber bitte, gar nicht. Störe ich nicht? Nein, wir waren gerade nur ein bisschen am... Wir waren gerade am... Ja, am... Nichts Besonderes. Ich dachte nur, dass ich ungelegen käme. Nein. Ich wollte gerade für eine Weile in mein Arbeitszimmer gehen. Und ich überlegte, was ich machen könnte. Willkommen. Herzlich willkommen. Darf ich fragen, wer Sie sind? Wir hatten eine Verabredung. Wir sollten uns kennenlernen. Zum ersten Mal. Ja, nichts lieber als das. Sich kennenlernen und dann zum ersten Mal. Will, mein Name ist ja schon bekannt. Die Kinder sind nicht da. Ruhig. Ja, dann ist es sicher ruhig. Galant. Also, ich störe wirklich nicht. Nimm Platz. Oh. Nein, der ist bequem. Oh. Nein, der ist noch bequemer. Oh. Eigentlich ist dieser am bequemsten. Ja, auf diesem Sitz sitze ich wirklich fantastisch. Ein Kissen? Ach nein. In den Rücken? Wirklich nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Dieser ist fantastisch so. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste an einem Stuhl ist, dass man gut darauf sitzt. So ist es. Und das Auge will auch etwas haben. Aber das ist etwas anderes. Obwohl ich mir in meinem Metier natürlich nur schöne Stühle erlauben kann. Bequem und schön. Zum Glück denken immer mehr Leute so. Aber nun zur Sache. Oder nicht zur Sache. Soll ich Ihnen die Schuhe putzen? Das soll nicht heißen, dass sie so nicht schön wären. Ja, die kahlen Spitzen, dafür habe ich Wochen gebraucht. Mir gefallen sie auch so, aber wenn Sie sie putzen wollen... Ich habe zufällig jede Menge Schuhcreme übrig, sonst hätte ich es nicht angeboten. Es ist natürlich auch süß, sie so zu lassen, wie sie sind. Oh, wenn Sie zu viel Schuhcreme haben, gerne. Wie nett von Ihnen. Und wie elegant Sie sie ausziehen. Ich habe schon so oft versucht, mich zu erinnern, wie du dir die Schuhe ausgezogen hast. Meistens mache ich es anders. Oh ja? Wie machen Sie es denn meistens? Interessiert Sie das wirklich? Ja, wahnsinnig. Ich werde einmal darauf achten, beobachten, wie ich es mache. Ich sage es Ihnen dann, beim nächsten Mal. In Ordnung? Versprochen. Goldig. Behalten Sie sie an? Nein, ich ziehe sie aus. Ich habe keine Eile. Du warst immer geduldig. Und du immer impulsiv. Schau nur, wie sie glänzen. Wie Kastanien. Und Zwiebeln. Ja, Zwiebeln. Tag, Will. Tag, Engel. Hast du Magenschmerzen? Ich gehe mal kurz weg. Ausgezeichnet. Ja, Schatz, tu, wozu du lustig bist. Genieße es nur. Solange du willst. Kommt er wieder? Sehr viel später. Wie nett. Ja, nett. Will und ich? Ja? Wir hätten ins Konzert gehen sollen. Wunderbar, dass das nun nicht nötig ist. Das Glück hängt wie eine Traube. Wann kommt er zurück? Morgen. Wie schön. Und das Konzert? Ich bin ganz verrückt auf Musik. Ja, himmlisch. Musik ist Kultur, das ganze Jahr hindurch. Das wolltest du früher auch schon, weißt du noch? Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht mehr. Wie lieb, dass du dich noch erinnerst. Ach, solche Dinge vergisst man nicht. Lebensdinge. Genau. Wann kommt Will? Zu seiner Zeit. Modern. Ich mache mir manchmal ein wenig Sorgen um Augustus. Oh ja? Wieso? Nun, er ist tot. Oh ja. Wieso? Selbstmord. Oh ja. Wieso? Er hatte Geburtstag. Oh ja. Wie alt? 13. Oh ja. Mit Girlande, Torte und Kerzen? Ja, mit Girlande, Torte und Kerzen. Das hatten wir auch immer, weißt du noch? Süß. Ja, süß. Vernünftig von ihm. Ja, ja. Wie? Was wie? Wie meine ich? Wie? Gift. Ja. Pistole. Ja. Aus dem Fenster gesprungen. Ja. Vernünftig. Ja, Augustus ist der Vernünftigste, der Schatz. Der Schatz. Und der Klügste. Vielversprechend. Ja, der Schatz. In der Blüte. Ja, der Schatz. Was für eine reizende Familie. Ja, nicht wahr? Tja, fabelhaft. Ja, nicht? Stück für Stück. Ja, nicht wahr? Ja, genau. Stück für Stück. Da kommt Will. Wie nett. Ich höre es an seinem Gang. Der Schatz. Ja, der Schatz. Tag, Schatz. Wir sind sehr, sehr befreundet. Ich dachte, verheiratet. Naja, es geht. Hab ich mir gedacht. Es geht gut. Hab ich mir gedacht. Ja, das geht sehr gut. Hab ich mir gedacht. Jeden Tag. Hab ich mir gedacht. Jede Nacht. Jede Nacht? Naja, jede Nacht. Hab ich mir gedacht. Es war ent... Es war ent... Ent... Was? Ent... Ent... Ent... Was denn? Ent, ent. Entsetzlich nett. Entsetzlich nett, Sie kennenzulernen. Ich finde, dass wir mal wieder raus müssen. Raus? Ja, toll. Findest du nicht? Großartig. Mit der Bahn? Ja, toll. Mit der Bahn, Speisewagen, Suppe verschütten. Nach Italien zum Beispiel. Museen. Gartenlokale. Altertümer, toll. Und die Aussicht. Ist schön dort. Die Aussicht genießen. Bald, sehr bald. Gut. Ich packe bereits. Oh, wie nett. Kommst du auch mit? Ich möchte so gern verreisen. Ja, toll. Einkaufsbummel. Museen, Strände, Gartenlokale. Herrlich. Lieber heute als morgen. Morgen, morgen früh. Aber morgen bin ich verabredet. Wie schön für dich. Da wirst du mich auch nicht so vermissen. Wie braun du bist. Bildschön. Ich habe keine Geschenke mitgebracht, denn ich weiß, dass du dir aus Souvenirs nichts machst. Natürlich nicht. Und dieses ganze Duty-Free-Getue, das ist doch reiner Quatsch. Ich kauf's genauso gern hier um die Ecke. Das ist nett von dir, die Leute hier um die Ecke auch etwas verdienen zu lassen. Ich meine nicht, dass du das tun müsstest, aber dass du daran denkst, das ist lieb. Das bist wirklich ganz du, daran zu denken. La donna mobile, qual più mal vento, muta l'accento di pensiero. Wie war's in Italien? Es war so romantisch. Mobile, ich habe mir immer gewünscht, dass du dabei gewesen wärst. Ich fand es wirklich schade. Dir hätte es gefallen. Wir hatten noch einen so ausgezeichneten Führer, der war wirklich großartig. La donna mobile, qual più mal vento. Ja, der war wirklich großartig. Der wusste alles über Kunstgeschichte, vor allem über Michelangelo. Michelangelo finde ich am allerschönsten von allem, was ich überhaupt kenne. Und was der zum Beispiel alles erklärte, Das wusste ich natürlich lange, alles wusste ich ja schon. Aber es tut doch gut, wenn man mal wieder darauf hingewiesen wird, dass so und so und diese Statue, die ganz natürlich zu sein scheint, die aber in Wirklichkeit die doppelte Lebensgröße hat, die Proportionen sind so, dass man sie nicht merkt, merkwürdig genug. Nein, also auf diesen Führer hätte ich wirklich nicht gern verzichtet. Sempre un amabile leggiadro viso. Auch der Unterschied zwischen Bildhauern und Töpfern, der so wichtig ist. Wenn man in den Ton arbeitet und es stimmt nicht ganz, dann klatscht man einfach einen Klumpen Lehm dran. Patsch! Aber beim Stein geht das nicht. Michelangelo sprach auch über das Befreien der Figur aus dem Stein. Als ob die Figur schon existierte und er nur rundherum den Stein wegmeißeln müsste. Als ob er die Figur aus dem Stein heraus schälen müsste. Geht's? Deine Beweglichkeit ist gerade dein Charme. Die versuche ich einzufangen. Deswegen gibt's ja auch so viele unfertige Michelangelos. Normalerweise gibt es nämlich nur eine unfertige Statue. Das ist dann die letzte Statue, an der Bildhauer gearbeitet hat und die er nicht mehr vollenden konnte, weil er nämlich mittendrin aufhören musste. Wegen eines Herzinfarkts? Ja, oder etwas anderem. Was zum Beispiel? Naja, das kann alles Mögliche sein. Aber was war es bei ihm? Das habe ich jetzt ganz vergessen zu fragen. Ist ja im Moment nicht so wichtig. Madonna, denn was ich erzählen wollte, was uns dieser Führer zeigte, du hättest einfach dabei sein müssen. Das war gerade diese enorme Menge unfertiger Statuen. Das waren diese Steine, aus denen er etwas herausgeschält hatte. Und wenn er feststellte, dass das Rausgeschälte nicht zu dem Stein passte, dann hat er wieder die Steine weggeschmissen. Dann hat er in diesen anderen Klotz da, in diesen Granitblock etwas hineingeschlagen. Und dann, wenn das auch nicht stimmte, dann überließ er das einfach seinem Schicksal. Und er hat eigentlich ziemlich wenig wirklich vollendet, wenn man diese armen Schlucker sieht, die stecken geblieben sind. Man würde sie am liebsten noch herausholen. Wenn das ginge, ja, das sagte dieser Führer auch immer wieder. Ich mach dich ein bisschen zurecht. Das Haar. Ja? Ja. Was meinst du? Soll ich die Pille weiternehmen? Tja. Au! Ich stelle es mir so fantastisch vor, noch ein Kind zu kriegen. Ja, das wäre großartig. Allein schon die Idee. Es wäre auch gut für den Zusammenhalt der Familie. Ein Nachkömmling. Bei einem Nachkömmling bräuchte es natürlich nicht zu bleiben. Ja, die Idee gefällt mir. Je mehr Kinder... Ja, ja, gewiss. Was für eine rührende Idee. Eine außergewöhnlich rührende Idee. Ich habe mir schon überlegt, wo ich die Wiege hinstelle. Eine leere Wiege ist doch nicht. Ach. Oder etwa nicht? Nun, eine volle Wiege ist natürlich schöner als eine leere Wiege, aber zu sagen, dass eine leere Wiege nichts ist... Nein, dann will ich lieber überhaupt keine Wiege. Komm. Nein, wirklich. Du bist so dickköpfig, so kenne ich dich gar nicht. Ich sagte nur, soll ich die Pille weiternehmen? Und ich sagte, dass ich die Idee mit dem Nachkömmling rührend finde. Das habe ich doch gesagt, dann ist doch alles gut. Ach, ich bin ja so erleichtert. Ja, Liebling, alles ist gut. Liebster Henry, ja, ich glaube jetzt, dass du recht hast, auch wenn ich es in meiner völligen Weltfremdheit zuerst gar nicht gesehen habe. Ich glaube, dass du recht hattest mit dieser Reise, dass es mich reifer macht. Reifer macht, wie du sagtest, mir die wirkliche Liebe mehr zeigt, wie du sagtest. Ja. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich mich wiederhole. Vielleicht habe ich das Gleiche in früheren Briefen auch schon geschrieben. Aber es ist wahr, wenn du sagst, dass die Liebe, solange man zusammen ist, etwas Opportunistisches hat und dass dieser Aspekt wegfällt, sobald man voneinander getrennt ist. Hm. Du hattest recht, als du sagtest, dass ich es dann wirklich begreifen könnte, wer du bist, wenn ich dir ein Alleinsein gönnen kann. Allein sein. Wenn ich jetzt an dich denke, so in der Ferne, dann ist das ein reines an dich denken. Es wird fast noch persönlicher dadurch. So wie du das erklärt hast, kann ich es natürlich nicht formulieren, aber das Wichtigste ist, dass du weißt, dass ich jetzt endlich verstanden habe, worum es dir geht. Na bitte. Warum haben manche Menschen nicht so ein Bedürfnis, allein zu sein? Kannst du mir das in deinem nächsten Brief erklären, wenn du Zeit hast? Ich freue mich immer sehr über deine Briefe. Hast du mir schon geschrieben? Nein. Wann sollte ich auch? Dann kommen die üblichen Umarmungen und so weiter. Naja, das kennst du ja. PS, dass du länger wegbleibst, als ursprünglich geplant, ist in Ordnung. Ich amüsiere mich schon. Nett, dass du mir das noch mitgeteilt hast. Es war so eine Überraschung, deine Handschrift auf meinem Kissen zu finden. Tschüss, mein tapferer Liebling. So weit draußen in der Welt. PS2, du musst jetzt genau 27 Stunden weg sein. Und das ist schon mein vierter Brief an dich. Wenn du genau hinschaust. Ja, das ist jetzt PS3. Dann siehst du die Farbe meines neuen Lippenstifts auf dem Kuvert. Der alte war aufgebraucht. Tschüss. PS4. Komm gut voran mit deiner Habilitationsschrift. Dein Haar sitzt gut. Geschnitten. Ausgezeichnet. Ja. Prima. Gut, nicht wahr? Der Schnitt ist toll. Ja? Von mir aus könnte es noch eine Kleinigkeit. Wie eine Kleinigkeit? Hier. Oh. Und hier auch noch ein bisschen. Welches Datum? Ich meine der Brief. Ich habe etwas mitgebracht. Das sehe ich. Hübsch. Schönes Ding. Ja, schön. Prachtvoll. Gefällt es dir wirklich? Sonst hättest du es natürlich nicht gesagt. Es würde nicht zu dir passen. Ich sag schon manchmal etwas aus Höflichkeit. Aber doch nicht zu mir. Dir gegenüber brauche ich nicht höflich zu sein. Oder? Die Idee. Ich dachte, Augustus hier stehen zu lassen. Jedenfalls vorläufig. Hier? Um auch hier etwas Persönliches zu haben. Um ein bisschen heimkommen zu können. Und ganz ehrlich gesagt, dann kann Augustus gleich ein wenig auf dich aufpassen. Auf mich aufpassen? Augustus? Wie meinst du das? War natürlich nur ein Witz. Aber das Schöne ist, wenn Augustus hier so stehen bleibt, sprichst du manchmal mit anderen über mich? Meinst du, dass das ein Anlass sein könnte? Wie lieb von dir. Ich wusste nie so recht, wie ich mit dir darüber reden sollte, ob du wolltest, dass ich darüber spreche oder besser nicht. Aber du hast so ein Taktgefühl. Du hast so ein Gespür für alles. Mit Augustus erübrigen sich alle Worte. Erklärungen. Gestorben. Geliebt. Dein Sohn. Mehr als ein Bild. Immer dabei. Wie klug. Merkst du, dass ich vor Freude fast in die Hände klatsche? Na, klatsche ruhig. Klatsch doch, klatsch doch. Ja. Nun? Irre. Nicht? Nein, Liebling, überhaupt nicht verrückt. Völlig verständlich. Jedenfalls mir. Es ist, als würde ich dich ganz und gar begreifen. Ich habe auch gemerkt, dass es dich beschäftigte, wie du vor den Leuten meine Existenz in deinem Leben deutlich machen sollst. Darum dachte ich, ich nehme eine Visitenkarte mit. Oh, nicht so bescheiden, eine Visitenkarte. Du kannst es auch als Ehering sehen. Ein Ehering. Ja, du hast recht. Jetzt weiß jeder, der zu mir kommt, sofort, dass ich nicht zu haben bin. Nicht auf diese Art. Das ist sehr praktisch, vor allem abends. Abends? Bei späten Besuchen. Und dann kann ich es zum Beispiel abstauben und sagen, wenn er kommt, dann sieht es ein bisschen abgestaubt aus. Dann gehen sie schon weg. Dann glauben sie, dass du gleich kommst. Wenn ich dich doch nur abends besuchen könnte, auch wenn es nur kurz wäre, dann könnte ich deine anderen Freunde kennenlernen. Würde dich das freuen? Und wie? Das wäre schön. Aber ich habe Verständnis dafür, dass es nicht geht. Bekommst du abends viel Besuch? Hallo, Henry. Ich dachte mir schon, dass du hier bist. Ich habe das Auto gesehen. Gibst du mir die Schlüssel? Ich muss ein paar Riesenbilder transportieren. Fantastische Arbeiten. Prachtvoll. Oh. Hast du Augustus hierher gebracht? Das wäre eine gute Idee. Das wäre eine vorzügliche Idee. Kann ich mal sehen, was du machst? Ich sterbe vor Neugier. Warum habt ihr nicht aufgemacht? Ich habe eine halbe Stunde geklingelt. Zuerst klingeln, dann rufen, dann zu einer Telefonzelle. Ich meine, du könntest doch nicht wissen, wer es war. Noch mehr Talente? Was meinen Sie? Sie? Wir sind doch Schwestern. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich meinte Klavierspielen. Leider bin ich unmusikalisch. Ich spiele zwar ein bisschen Cello, aber das ist nicht der Rede wert. Und natürlich Harfe. Sie kocht gern. Oh, du kochst gern. Ich koche auch gern. Vielleicht können wir uns mal austauschen. Tipps? Henry, hast du etwas dagegen, mit dem kleinen Wagen nach Hause zu fahren? Dann nehme ich jetzt den großen mit. Toll, dass du hier bist. Wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren zu sehr miteinander beschäftigt. Aber wo waren wir stehen geblieben? Mein Gott, wie furchtbar! Jetzt weiß ich es wieder. Ich fragte, ob du abends oft Besuch hast. Ruf den Notarzt an. Ach, das geht schon. Schau doch selber. Nein, schau lieber nicht. Ob du abends oft Besuch hast, frage ich. Oder ruf die Polizei an. Tu doch etwas. Man lebt nun einmal in einer Großstadt oder man lebt nicht in einer Großstadt. Man kann sich nicht um alles kümmern. Man würde ja verrückt werden in so einer Großstadt, wenn man sich wirklich um alles kümmerte. Ich schau mal, ob ich etwas tun kann. Hallo, Liebling. Henry. Henry. Da bin ich wieder. Pass doch auf dich. Wie geht's dir? Gut. Dass ihm nichts brach. Wieso gut? Ist was? Ach. Was ist los? Henry. Nein, nichts. Das klingt etwas negativ, aber es ist nichts los. Blick. Zum Glück. Ja. Also geht's gut? Komm, süß. Ja, gewiss. Das ist ein Grund zur Fröhlichkeit. Ja. Wie wir zusammen. Das ist es. Und doch... Alles. Es ist als... Als? Naja, als ob... Was denn, mein Liebster? Absuch im Sand. Naja, als ob du mir etwas verheimlichst. Ja, als ob da noch etwas ist, das du vor mir versteckst. Etwas ganz Tolles. Mehr als gut. Ein alter Atem. Nein, das geht nicht. Gott. Nein. Draußen. Das heißt, so etwas verheimliche ich dir nicht. Wenn es so etwas gäbe, würde ich es nicht verschweigen. Dann würde ich es dir natürlich erzählen. Sie sind am Arm. Dann würde ich es gerade mit dir teilen wollen. Tote. Mutter, das... Atem los. Durst. Luft. Das Bett. Nein. Die Tür. Ist dort noch jemand? Etwas ganz Tolles. Das teilt man, finde ich. Das behält man nicht für sich. Was hätte man davon an etwas ganz Tolles für einen allein? Ach, dann ist es gut. Wirst du mir immer alles sagen? Alles? Die ganze Wahrheit? Schmeckt's. Köstlich. Lange nicht so geschlemmt. Das darfst du nicht sagen. Ich schlemme jeden Tag. Bei dir genieße ich immer. Noch ein bisschen? Sehr gerne. So? Genau, haargenau. Also wie du das weißt. Das weiß man. Und dir? Schmeckt's dir auch? Phänomenal. Hier, nimm noch etwas von mir. Dieses Stückchen, dieses köstliche, zarte Stückchen. Nein, danke. Es ist noch so viel in der Schüssel. Aber nicht ein Stück, das so lecker ist wie dieses. Das ist für dich. Ich habe es extra für dich herausgefischt. Das habe ich gesehen, Liebling. Du gibst mir immer die allerbesten Stücke. Gerade deshalb. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das isst du mal brav selber auf. Ich koche für dich. Das weiß ich, aber doch auch ein klein wenig für dich, oder? Nur für mich würde ich nie kochen. Ich würde, glaube ich, ein Butterbrot im Stehen essen. Ich darf gar nicht dran denken. Nein, daran möchte ich auch nicht denken. Du stehend ein Butterbrot essen, beide Beine in Gips. Denk nicht daran. Denk nur nicht daran, Liebste. Aber ich denke daran. Nimm es doch. Aber Liebling, du willst mich doch nicht dick haben. Du mich doch auch nicht, Engel. Ich kann einfach nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe noch nie so viel und so lecker gegessen. Ich komme, um für euch zu kochen. Eine Überraschung. Oh, was für eine gute Idee. Reizende Idee. Wo ist die Küche? Roh schmecken sie noch besser. Wo kommen die her? Wunderschöne Pilze, wunderschön. Wozu brauchen wir da noch die Kunst? Das darfst du nicht sagen. Ich meinte doch nicht deine Kunst, um Himmels Willen. Es war eher so eine Art Eingebung. Unter allen Bildern, die dieses Jahr hier verkauft worden sind, war nicht eins mit solchen Farben. Ja, also die Farben sind einzigartig. Weißt du etwas über Pilze? Wissen tue ich überhaupt nichts. Ich habe nur Intuition. Und was für eine? Also du weißt nichts über Pilze. Wenn du unbedingt einen Unterschied machen willst zwischen Wissen und Nichtwissen, so denke ich nicht. Nein, so denkt sie nicht. Entweder... Oder. Aber du kennst sie. Ich meine, du weißt, wie sie heißen und so. What's in a name? Natürlich kenne ich sie wie ich euch kenne. Oh ja, ich meine, es gibt allerhand Pilze. Natürlich, aber sie sind bedroht. Es gibt viel weniger als früher. Und welche man isst, das ist anscheinend noch ein großer Unterschied. Natürlich, die Vielfalt in der Natur und die Farben. Was sagtest du vorhin auch wieder? Du hast es so gut zusammengefasst. Er sagte ja, die Farben sind einzigartig. Sagtest du das nicht, Schatz? Und schmecken tun sie. Isst du sie mit Stiel und allem? Darüber habe ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht. Und du? Wir haben gerade gegessen, vorzüglich gegessen. Hast du vielleicht noch Appetit? Wo hast du sie her? Aus dem Wald natürlich. Ich glaube, dass Henry hat ein großes Verantwortungsgefühl und die Vorstellung, dass du allein im Wald sind, die nicht loslässt. Habe ich recht, Schatz? Ich habe im Gegenteil ein sehr kleines Verantwortungsgefühl, Liebste. Du schmeichelst mir zu sehr, wie immer. Nein, mein Verantwortungsgefühl ist viel und viel kleiner, als es eigentlich sein müsste. Viel und viel zu klein. Zu, nichts zu. Wenn es etwas ist, ist es zu groß. Aber es ist, wenn du schon über zu sprichst, eher zu groß als zu klein. Ich war nicht allein im Wald. Oh. Nein. Dann brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Greif doch zu. Ja, aber wie bist du denn dorthin gekommen? Mit was für einem Transportmittel? Ich meine, Bus, Bahn? Ja, sicher. Hier, greif zu. Es sind genug da. Ja? Ja, sicher. Heute Morgen, den ganzen Morgen im Wald. Wunderschön mit... Ach, womit? Das ist doch unwichtig. Aber warst du heute Morgen denn nicht bei... Ja, das dachte ich auch. War ich denn nicht bei dir? Ja, das muss wohl so gewesen sein. Geht eigentlich gar nicht anders. Das wirst du dann gewesen sein. Was für eine vergnügliche Arbeit, nicht? Alleine macht man das nicht so schnell. Und es ist so befriedigend, wenn es mal wieder gemacht ist. So herrlich sauber. Ha. Was ist? Du zitterst doch nicht etwa? Dankeschön. So richtig punchen. Tust du das auch so gern? Ja. Weißt du, was mir vor allem Spaß macht? Wenn das Wasser so an den Armen hinunterläuft. In den Ärmel. Und dann am Körper entlang. Bis zu den Beinen. Ich kann dich kaum verstehen. Ich verstehe dich schon. Eigentlich wäre es einfacher für dich gewesen, wenn ich oben stünde. Dann hättest du unten bleiben können. Nein, das hätte ich nicht geschafft, das ständige Bücken. Ich frage mich übrigens, wie ich nachher wieder runterkomme. Wie bin ich eigentlich raufgekommen? Du hattest nicht immer die Beine in Gips. Zum Glück nicht. Meinst du damit, dass ich schon vor meinem Unfall hier gestanden habe? Mann, das kann es nicht gewesen sein. Denn nach dem Unfall wärst du die Leiter nicht raufgekommen. Oder der Unfall ist noch nicht passiert. Das wäre auch möglich. Was für eine gute Idee. Dann sind wir auch nicht so besorgt um dich gewesen. Dann haben wir auch nicht nächtelang im Krankenhaus gesessen. Dann haben wir einfach ganz normal im Bett geschlafen. In welchem Bett? Hast du, als ich im Krankenhaus war, mit Henry in meinem Bett geschlafen? Ja, er wollte es so gern. Er fand es so beklemmend allein in der Wohnung. Und warum hat er denn nicht bei dir geschlafen? Das gefällt ihm doch so gut bei dir. Er wollte beim Telefon bleiben, falls etwas mit dir wäre. Dann wollte er das sofort wissen, sagte er. Süß, nicht? Und? Was und? War etwas mit mir? Nein, zum Glück nicht. Du bist am Leben geblieben. Du bist wieder genau wie früher. Außer deinen Beinen natürlich. Und fandest du es ein gutes Bett, mein Bett? Es ist eine gute Matratze. Ich bin froh, dass du dich darin wohlgefühlt hast. Was hätten wohl die Nachbarn gesagt, wenn wir so eine herrliche Matratze 6 Wochen lang unbenutzt hätten? Soll. Der nette Pfleger tut das für mich. Er ist schwarz, sei mir nicht böse. Ich bin halt ein Egoist. Das weiß ich. Ich könnte nicht annähernd so schön schreiben wie du. Aber er tut es. Auch wenn du mich vielleicht auslachst, wenn du das liest. Du hast sicher recht, dass dies ein guter Anfang unserer Ehe ist. Nie hätte ich mir sonst vergegenwärtigt, wie du mir fehlen würdest. Alle deine Ideen sind so einzigartig und so unkonventionell. Ich bewundere das. Ich bin auch entsetzlich neugierig auf deine Habilschrift. Darf ich sie lesen, sobald du eine erste Fassung hast? Ich muss so oft an diese liebe kleine Hure denken, von der du kürzlich erzählt hast, die von dir kein Geld nehmen wollte. Zieh dich aus. Zieh dich sofort aus. So. Aus Paris wieder einmal an. Weißt du noch? Oh, wie schön das ist. Wunderschön. Unbegreiflich bezaubernd. Oh. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. all die Frauen im Kino, die die Hände nicht von dir lassen können. Und das sogar im Dunkeln. Ich habe wirklich Glück gehabt. Nur kann ich Augustus nicht mehr abstauben. Wie geht's deiner Habilschrift? Hilft das Alleinsein, wie du hofftest? Ich freue mich so auf die Zukunft. Wenn du Professor oder etwas Ähnliches bist, vielleicht bekomme ich später sogar meine eigene Galerie. Oh, Liebling, freust du dich auch so? Darüber, wie schön es ist, verheiratet zu sein, alles miteinander zu teilen. Darüber müssen wir uns einmal unterhalten. Was für ein Glück das ist, jemanden zu finden, mit dem man das Leben wirklich teilen kann. Bis in den tiefsten Sinn, jemanden zu haben, der immer da ist, für dich da ist. Alles zusammen zu erleben und später auch die Erinnerung zu teilen. Ja, das vor allem, das ist wichtig. Die Erinnerungen, die Momente, die man nie vergisst und an die man später gemeinsam zurückdenkt. Danda, du weißt schon, viele Küsse und so weiter, und das brauche ich ja nicht vorzulesen. Kindisch, was? Ja, süß, diese Unsicherheit, das Unwissende. Beneidenswert. Wir brauchen die Dinge doch nicht schöner zu machen, als sie sind. Lass uns ehrlich sein und der Situation ehrlich in die Augen sehen. Ja, die Dinge schöner darzustellen, als sie sind, das würde tatsächlich nichts nützen. Aber zum Glück lebe ich in einer Welt, in der das nicht nötig ist. Ich liebe dich. Und du liebst mich. Was wollen wir also noch mehr? Ich bin vollkommen glücklich. Bist du wirklich ganz ehrlich? Ja. Wieso? Ich bin doch immer ganz ehrlich. Ja, das ist wahr, Liebling. Und sie ist in den besten Händen, wenn du das meinst. In den allerbesten Händen. Genau wie damals nach dem Autounfall, ob der nun passiert ist oder nicht, das will ich dahingestellt sein lassen. Aber eins ist sicher, dass sie die allerbeste Behandlung bekommen hat, die es gibt. Fantastisch, was die heutzutage können. Und sie weiß, dass ich sie liebe. Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Was machst du da? Butterbrote für unterwegs, gegen den Hunger. Für den Appetit, meine ich. Glaubst du, dass es unterwegs nichts gibt? Für den Fall, dass. Sie hat einen gesunden Appetit. Neulich auch. Weißt du noch? Sie? Was hat sie damit zu tun? Fährst du denn nicht mit Eveline? Ja, natürlich fahre ich mit Eveline. Gott sei Dank. Ich hätte fast einen Schreck gekriegt. Wie schön für sie. Ich kann es mir genau vorstellen. Und du bist immer so jung auf Reisen. So locker, so unbekümmert. Herrlich. All die erwärmenden Getränke, wenn die Sonne nicht mehr so stark scheint. Abends, meine ich. Am Spätnachmittag, meine ich. Das wogende Leben in den vollen Gaststuben. Das Stimmengewirr. Oh, Schatz, ich kann es mir so gut vorstellen. Die himmlische Müdigkeit abends in den weißen Deckbetten. Herrlich. Leberwurst oder Käse? Und was wirst du inzwischen tun? Zuerst die Beine, dann die Arme, du Arme, immer in Bewegung. Das bewundere ich an dir. Ich bringe dich zum Flughafen. Nein, Schatz, das ist nicht nötig. Das brauchst du wirklich nicht zu tun. Natürlich mache ich das. Oder bist du jemals verreist, ohne dass ich dir nachgewunken hätte? Aber ich fahre mit der Bahn. Dann gehen wir doch zum Bahnhof. Auch noch ein paar Mandarinen? Mandarinen mag sie. Eveline steigt eine Station später ein. Wie ungemütlich für dich. Das fand sie rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll? Ja, das fand sie rücksichtsvoll. Wie rücksichtsvoll von ihr, wie unglaublich rücksichtsvoll. Ja, denn man kann nie wissen, wen man damit schockiert. Das ist doch so. Ach, wie rücksichtsvoll, dass sie so weit gedacht hat. Weißt du was? Dann fahre ich so weit mit, dann kann ich sie noch kurz umarmen. Irgendwo. Liebstes, hellleuchtendes Schutzengelinchen. Wärst du doch hier bei mir, um Schnee zu spielen? Tagsüber grandios, nachts tiefsinnig prächtig. Das Unwirtliche zieht mich noch immer an. Faszinierend, diese Höhen, das noch nie von Menschen betreten. Manchmal wähne ich mich auf dem Mond. Heute Nacht habe ich ein Licht gesehen, ganz in der Ferne, dort, wo das Nichts bereits begonnen hat. Ich fragte ein Zimmermädchen hier, was sie dachte, was das ist. Sie schaute nach draußen, wo die höchste und verlassenste Bergkette dieses Erdteils in tiefes Dunkel gehüllt lag und sagte munter sich eine Straßenlaterne. Meine Liebste, meine Liebste, meine Liebste, meine Liebste, meine Liebste, ich kann dir gar nicht sagen, wie unaussprechlich gerührt ich bin, dass du dort all die Monate so treu auf mich wartest. Alles scheint weit weg zu sein, sogar meine Habilitationsschrift. Nimmt verschwommene Umrisse an, als würde diese öde Wirklichkeit hier unsere intellektuelle Haarspalterei ins Nichts versinken lassen. Diesen Brief gebe ich einem Fallschirmspringer mit. Der gestern aus der Luft fiel. Er wird morgen früh von einem Hubschrauber mitgenommen. Heute Abend habe ich noch Zeit, ihn etwas besser kennenzulernen. Au revoir, mon éternel amour, je t'embrasse. Will. Henry. PS. Ich habe jetzt wirklich definitiv aufgehört zu rauchen. Es passt einfach nicht in diese saubere Luft hier. Was ich auch so angenehm finde, so etwas habe ich eigentlich noch nie erlebt, so generös wie er ist. So aus sich heraus generös, so großzügig generös. Wie soll ich sagen? Ach ja, man lernt damit zu leben. Was sagst du? Ja, dann begreift man, so ist er nun mal. Dann denkt man nicht mehr, dass sich das noch ändert. So ist die Realität, denkt man dann. Oh, sei nicht böse. Ja, generös. Ja, großzügig generös, das ist das richtige Wort. Du kannst das so treffend formulieren, so. Du begreifst ihn auch so gut. Das sagt er immer, dass du ihn so gut begreifst. Ich begreife ihn zwar auch, aber ich kann es nicht so gut ausdrücken. Ich bin schon so lange an ihn gewöhnt. Durch ihn verwöhnt. Verwöhnt? Nein, das finde ich nicht. Verwöhnt ist anders. Was ist es denn? Dass man damit rechnet, dass man es selbstverständlich findet. Aber so ist es doch. Ich rechne damit. Ich kann auch damit rechnen. Natürlich. All diese netten kleinen Aufmerksamkeiten. Du findest das nicht selbstverständlich. Dann bist du auch nicht verwöhnt. Neulich erst. Was? Ach, eins dieser vielen Beispiele. Ja? Was soll ich dich damit langweilen? Du kennst ihn selbst. Das ist wahr. Meinst du ein Beispiel für seine Generosität? Jede Liebe basiert auf Generosität, oder? Hallo. Hallo. Du weißt doch, dass du mit allen Problemen zu mir kommen kannst. Nun, ich weiß zwar, dass du keine Probleme hast, aber du kannst dich auf mich verlassen. Was? Ja, verlassen. Nein, nicht verlassen. Auf mich verlassen, meine ich. Ach, alles gut? Ich bin offen für alles. Was du loswerden willst. Oder nicht. deshalb brauchst du doch nicht zu heulen. Wein doch nicht. Was sagst du? Du isst? Oder nicht? Du weinst doch. Weinst nicht? Nein, du isst. Hey. Hallo. Hallo. Hallo. Ich muss dir noch etwas erzählen. Ja? Ich habe gestern etwas wahnsinnig Schönes gemacht. Oh ja? Herrlich. Es hat mir echt Spaß gemacht. Das freut mich. Ja. Es war sehr angenehm. So. Mit Richard. Mit wem? Mit Richard, du weißt schon. Mit Richard? Ach, von früher, das habe ich dir doch erzählt. Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber das ist ja vielleicht auch nicht so wichtig. Oh, für mich schon. Das kann ich mir vorstellen. Wie findest du das? Ich? Ich weiß nicht. Ich war ja nicht dabei. Ich weiß ja nicht einmal, was du eigentlich gemacht hast. Nein, du hast recht. Soll ich es dir erzählen? Ich kann dir alles erzählen und du wirst nichts begreifen. Und ich kann dir nichts erzählen und du wirst alles begreifen. Glaubst du? Willst du nicht alles von mir wissen? Willst du das? Willst du das? Ich? Warum hast du den Tisch verrückt? Wenn du sagst, dass ich den Tisch verrückt habe, werde ich es wohl getan haben. Hast du ihn nicht verrückt? Nein. Merkwürdig. Also ich könnte schwören, dass er verrückt worden ist. Da macht es dir also auch nichts aus, wenn ich ihn wieder zurückstelle. Natürlich nicht, wenn er nur wieder genau dort steht, wo du ihn haben willst. Ja, er stand richtig. Ja, er stand richtig. Mal sehen, ob ich ihn wieder genauso hinkriege. Wenn etwas zweimal verschoben ist... Ich mag es auch, wenn die Dinge bleiben, wo sie sind und wie sie sind. Darin passen wir so gut zusammen. Ach, wie leid mir das tut mit dem Tisch. Ich werde dir helfen. Könnte Augustus nicht mal wieder zurückkommen? Natürlich ginge das. Fällt es dir schwer, darum zu bitten? Es würde mir überhaupt nicht schwerfallen, darum zu bitten, wenn ich dort jemals wieder hinginge. Oh. Du gehst nicht mehr dorthin? Nein. Oh je. Warst du lange nicht mehr dort? Jahrhunderte. Das hast du mir nicht erzählt. Ich dachte, sie wird es schon merken, dass ich viel öfter zu Hause bin. Das brauche ich nicht zu sagen. Wie lieb von dir. Ach. Ja, furchtbar lieb. Ach. Und warum ist das auf einmal so? Es schien uns besser zu sein. Uns? Besser für dich. Besser für deine Besserung. Oh, wie rücksichtsvoll mal wieder. Ja, es schien uns, dass es dich glücklicher machen würde. Uns? Ein Uns, das es nicht mehr gibt. Ein Uns, das unserem Uns nicht gewachsen war. Du bist tatsächlich lange nicht so lange zu Hause gewesen. So lange wie jetzt, meine ich. Komm, dann stellen wir den Tisch genauso hin, wie du ihn haben willst. Ein Glück, dass mein Gips nicht gebrochen ist. Wir haben uns lange darüber unterhalten, ob ich zu ihm ziehen soll oder er zu mir, bis wir zu dem Ergebnis kamen, dass es keine Frage ist von entweder oder. Wir machen einfach beides. Sehr vernünftig. Ja, denn ich liebe diese Wohnung wahnsinnig. Ja, auffallend, wie du dich hier zu Hause fühlst. Also ziehe ich zu ihm. Vor allem jetzt mit deinen Beinen. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich hier etwas verändere. Lass nur. Ist doch keine Mühe. Was ist das? Nichts. Ein rosa Papierchen. Steht was drauf? Nein, nichts. Doch. Was steht drauf? Ach, nichts Besonderes. Wer gibt mir mal meine Brille? Wie süß. Was steht drauf? Auch wenn du noch so alt bist, dein Kutchen wird dich immer küssen. Hast du das geschrieben? Ach, ganz früher. Trotzdem. Schon ganz süß. Sicher wunderbar, so etwas zu bekommen. Welch eine schöne Alliteration. Weißt du was? Ich werde es für dich einrahmen. tuba la faccia infarina. Ähnelt es? La gente para. Ähnelt es? Ich will, dass du es gut begreifst. Was sagst du, Schatz? Ich sagte, ich will, dass du es gut begreifst. Du willst, dass ich es gut begreife? Ja, das sage ich. Was denn, Schatz? Dass du gut begreifst, was ich meine, das will ich. Dass ich gut begreife, was du meinst, das willst du. Nein, ich will... Du weißt schon, was ich will. Weil du es willst, Liebling. Aber begreifst du es? Denn das ist es, was ich will. Wenn du es willst, begreife ich es. Aber ob ich es begreife? Ich weiß nicht. Ich finde es schwer, den Kopf bei der Sache zu haben. Bei welcher auch wieder? Riri! Darf es auch rätselhaft sein?